Dieses elende Leben. Die traurige Geschichte der Maria Magdalena Wurz aus Forchtenberg. Hörspiel nach ausgewählten historischen Aufzeichnungen aus dem Hohenlohe Zentralarchiv Neuenstein aus dem Jahr 1740. Aufgefunden und transkribiert von Robert Meyer, überarbeitet und weitererzählt von Astrid Littfass. Es kommt ein Mann, der hat einen langen Mantel an und 7 große Taschen drin. Was hat der Mann denn bloß im Sinn? Ich sehe es ihm an den Augen an. Wenn einer nicht will artig sein, so packt er ihn in die Tasche ein. Der Mann geht fort und schwimmt bis in den Rhein. Gell, Kindlein? Da willst artig sein. Bericht des Pfarrers Schiller, Forchtenberg, an die Kanzlei. 30. Juni 1740. Er achte als nötig an, der hochlöblichen Kanzlei Nachricht zu geben. Es findet sich in hiesiger Gemeinde eine Weibsperson, welche schon vor 30 Tagen ziemlich melancholisch war. Nach den vorhergegangenen Umständen konnte ihr Zustand fast nicht anders sein. Sie stand zu früh aus dem Kindbett auf und bekam hierauf das Frieselfieber. Ihre Mutter, die die Kindersorg und Haushaltung allein getragen, während die Frau den Feldgeschäften nachging, starb plötzlich an Seitenstechen. Und der jungen Frau kam es fremd vor, die Last der Haushaltung allein zu tragen. Es mag in ihr ein ziemliches Gift vom Frieselfieber zurückgeblieben sein. Auch blieb die Menses bei ihr aus. Ich riet ihr Herrn Dr. Hennecke in Öhringen an, und ging mit Trost ihr an die Hand. Habe nie ein unbedächtiges Wort oder schlimme Raserei an ihr wahrgenommen. Heute früh aber hat sich das Unglück zugetragen, dass die Frau den Hammer ergriff und ihrem Kinde damit das Hirn einschlug. Bericht des Chirurgen Michael Meyer, 30. Juni 1740. Auf des hochlöblichen Oberamts Befehl bin ich in Christoph Wurzens Haus berufen worden, um sein kleinstes Kind zu visitieren. Dieses Kind war im Alter von 17 Wochen von Wurzens Frau in Dollheit und Raserei umgebracht und erschlagen. Oben am Kopf beim Scheitel des Hirns und über der Nasen lädiert und ein Loch eingeschlagen mit einem Hammer, dass das Geblüt aus der Nase gelaufen. Wie ich auch an der einen Seite eine Verletzung gesehen, dass sie es möchte auch dahin getroffen haben. Indem ich dahin kam, so sah ich, dass keine Hoffnung da wäre und habe kein Leben mehr gespürt. Das liebe Kind hat noch 1 oder 10 Mal frische Luft geschöpft, dann gab es seinen Geist auf. Bericht des Pfarrers Schiller an die Kanzlei über seine Besuche bei Maria Magdalena Wurz. Maria Magdalena ist vor 4 Jahren mit dem Schuhmacher Christoph Wurz, einem stillen, fleißigen, aber nicht weltklugen Menschen, verheiratet worden. Sie lebten so in der Ehe, dass man weder von Verdrießlichkeit noch Uneinigkeit etwas in Erfahrung gebracht. Zeugten auch 2 Kinder, wovon das ältere sich jetzt bei Wurzens Eltern in Niedernhall befindet, das jüngere aber der unglücklichen Mutter Wut an sich hat erfahren müssen. Indes starb vor einigen Wochen die Mutter der Maria Magdalena Wurz, die der Kinder, der Küche und des ganzen Hauswesens sich so angenommen, dass Tochter und Schwiegersohn wie Knecht und Magd waren. Durch den Tod der Mutter wurde die Last der Haushaltung der darin noch ganz unerfahrenen Tochter aufgebürdet. Nach der Mutter Tod soll man einige Tiefsinnigkeit bei ihr wahrgenommen haben, die aber erst vor 10 Tagen völlig ausgebrochen. Ich ward zu ihr geschickt und sprach auf ihr vielfältiges Lamentieren, sie wäre verloren und verdammt, ihr nach Vermögen Trost zu. Riet ihr, auch fleißig unter die Leute und in das Feld zu gehen, damit ihr dickes, versautes Geblüt wieder möge in Ordnung gebracht werden und sollte sich durch die Haushaltung nicht so niederschlagen lassen, etc. Habe auch dem Mann angeraten, sie niemals allein zu lassen. Während des Ehestands war sie willig, die Feldarbeit zu verrichten, da die Mutter das Hauswesen allein dirigierte. Sie ist nicht unter fremde Leute gekommen, war auch des Hauswesens nicht kundig, noch weniger, da die elterliche Sorgfalt schläfrig war. Der junge Wurz ist wohl weder der Mutter noch Tochter gut genug gewesen und wurde von ihnen hart gehalten. So haben die beiden oft hinter seinem Rücken gegessen und getrunken. Er aber, als ein stiller Mann, hat dasjenige geduldig ertragen. Am 20. Juni kam sie auf mein Begehren mir ins Haus, bejammerte ihren Zustand, redete über 1,5 Stunden mit mir und meiner Frau, bedächtig, bequemte sich, da ich ihr eine Aderlass vorschlug, noch selbige Tage solche vorzunehmen. Bat meine Frau, sie sollte sich ihrer beiden Kinder annehmen, mit ihr reden und beten, damit sie von dieser Schwermut möge befreit werden. Sie wollte alle Arbeit mit großem Fleiße im Felde uns tun. Doch meine Frau wollte das nicht. Am 21. Juni war ihr Jammern groß. Ich bin verloren, sagte sie, bin nur verloren. Am 22. Juni war sie stiller, wollte aber doch keinen Trost annehmen. Ich setzte mich ein, man sollte bei Zeiten dazu tun, damit nicht aus der Melancholia eine Mania entstehen möge, schrieb ihretwegen an Dr. Hennecke, der einige Arznei ihr verordnete. Am 23. Juni ging sie mit ihrem Mann zur Arbeit, wollte sich aber von der Brücke in den Kocher stürzen, davon sie noch von dem Mann abgehalten worden. Am 24., 25., 26. Juni war sie ziemlich ruhig, verrichtete auch ihre häusliche Arbeit, doch wollte kein Trost weder haften noch fruchten. Am 27. Juni ging sie frühmorgens allein hinaus an den Kocher, um sich zu ersäufen. Weil aber Leute auf beiden Seiten des Ufers waren, der Kocher auch in der Gegend zu seicht und ihr Mann, da er sie suchte, ihr entgegenkam, gab sie ihr Vorhaben auf. Sie ging ihrem Mann entgegen und mit ihm heim. Als abends beim Besuch ich sie befragte, was sie zu dergleichen desperaten Gedanken gebracht, antwortete sie: Ich will mein elendes Leben loswerden. Und wollte sich nicht getrösten, dass Gottes Gnade auch sie anginge. Am 28. und 29. Juni war sie erträglich. Zuweilen am Vormittag tiefsinnig, abends aber munterer sich befand. Speisen nahm sie nur unter Zwang zu sich. Dann wieder forderte sie Speisen und aß freiwillig. Zuweilen keine Wut, zuweilen spezielle Wut, wie sie einmal auf den Boden ging, den Kopf an die Wand stieß, um auf diese Weise sich das Leben zu nehmen. Zuweilen hatte sie nachts gar keinen Schlaf, zuweilen aber einen ordentlichen Schlaf. Am 30. Juni geschah der unglückliche Kindsmord, über den ich nicht nachdenken kann und will. Im Haus der Wurzens fand ich sie starr und verstockt. Auf die Frage, was sie zu der entsetzlichen Tat getrieben, antwortete sie: Hab mir mein Leben schon längst nehmen wollen. Weil es aber nicht ging, habe ich die Tat zu Ende getan, damit ich der Welt abhanden kommen möge. Ich habe mich nicht nur des Zeitlichen, sondern auch des ewigen Lebens für lustig gemacht. Ist mein großes Unglück, auf ewig verloren zu sein. Und glaube nicht, dass Gott mich, armen Sünder, sofern ich rechtschaffene Buße für meine Sünde täte, wieder annehme. Meine Sünde ist zu groß. Gottes Gnade ist größer. Ich habe sie verscherzt. Wünschte sie, dass ihr das leibliche Leben geschenkt würde? Nein. Kanzlei Weikersheim an Amt Forchtenberg, 1. Juli 1740. Es hat Herr Pfarrer Schiller zu Forchtenberg berichtet, dass eine Frau ihr fünfmonatiges Kind gestern Morgen mit einem Hammer erschlagen. Es ist also von Oberamts wegen die Anstalt zu machen, dass sie in ihrem Haus fest angeschlossen und wohl verwahret werden möge, damit sie sich und anderen Leuten keinen Schaden zufügen kann. Inmittels ist dieser Vorgang genau zu untersuchen und von den Umständen, in welchen sich die Frau befindet, durch einen Expressen des Amts Bericht zu erstatten. Bericht des Pfarrers Schiller an die Kanzlei. Am Tag der Beerdigung suchte die Mutter selbst ein Häuplein für ihr Kind, weinte, da sie ihr Kind auf der Bahre vor der Tür sah. Der Hammer war auf das Kind gelegt. Die Anwesenden befragten sich untereinander, ob er mit ins Grab käme. Die Mutter antwortete: Nein, Man solle singen, O Ewigkeit, du Donnerwort, etc. War schwarz gekleidet und verlangte, dass sie aufs Rathaus gebracht würde. Verhör der Maria Margareta Bayer, Nachbarin der Wurz. Nach der Beerdigung des Kindes war schon Abend, wollte einer der Männer mit ihr beten. Sie sagte, jetzt, wo du den ganzen Abend gesoffen hast, willst du mit mir beten? Aber er sprach, ehe ich heimgehe, will ich mit ihr beten. Bete nach. Gott, der Vater, steh uns bei. Und sie, steh uns bei. Der Mann, alle Worte bete nach. Gott, der Vater, steh uns bei. Sie antwortete, steh uns bei. Er sprach zum dritten Mal, sprich Gott, der Vater. Sie lachte auf einmal, Bohnenbrei, sagte sie sodann. Bohnenbrei. Setzte sich zu ihrem Mann, aß Brot und trank ein paar Gläser Wein. Bericht des Pfarrers Schiller an die Kanzlei. Es könnte sein, dass bei der Leichenfeier etliche Maß Wein getrunken wurden und Maria Magdalena Wurz in ihren leeren und öden Magen auch ein paar Gläser bekommen, weshalb der mitgenommene Kopf sie zu solchen Reden veranlassete. Dergleichen wurde von ihr weder vor noch nach der Tat gehört. Zwei Tage später lächelte sie viel vor und nach dem Gebet, sagte auch, warum betet ihr mit mir, versteht doch selbst nichts. Was wohl könnte das Gebet helfen? 4 Tage später traf ich sie in einem liederlichen Zustand an. Sie hatte das Gebet vor sich und fing an, es herzusprechen. Gott lebt noch. Ich hielt ihr die Schwachheit ihres Glaubens vor, etc., fragte sie wieder, was sie dazu bewogen hat, ihr Kind umzubringen, damit sie ihres Lebens abkäme. Weil sie es aber nicht getan, hätte sie es an dem Kind getan. 5 Tage später sagte sie, sie wollte hingerichtet werden. Wie es ihr wäre, wenn sie an ihr Kind gedächte, wie ein Zentner auf dem Herzen. Wünschte auch, dass sie in ihrem Haus angelegt bliebe. Hätte wieder Hoffnung, dass sie bald wieder zurechtkommen würde. Sie nahm auch Trost an und lernte viel schöne Lieder und Gebete. Verhör des Christoph Wurz in Forchtenberg. In was für Umständen befand sich seine Ehefrau in der Zeit der Ehe? Dann und wann etwas hartnäckig und verstockt gegen mich. Meine Frau hat sich eher an ihre Mutter gehängt. Und wie? Sie hat des Öfteren mein Bett verlassen und sich zu ihrer Mutter gelegt. Was wohl nicht recht schicklich ist. Ich habe aber dagegen nichts unternommen, sondern mir gesagt, sie ist ja noch so jung. Man will aber auch sagen, eine Ehefrau gehöre ins Bett ihres Mannes, nicht in das ihrer Mutter. Sie haben des Öfteren gebacken und miteinander geflüstert. Ihre Mutter hat sie aber nichts gelehret. Sie hat sie nichts gelehret und sie daher ins Unglück gestürzt. Hat er etwas Verwirrtes, Melancholisches oder Desperates an ihr verspüret? Solange ihre Mutter gelebt, habe ich an ihr nichts gespürt oder vermerket. Wie hat sie sich vor der Mutter tot verhalten? Sie hat ihre Arbeit getan, sowohl in den Weinbergen als auf den Äckern. Ihre Mutter hat daheim den Haushalt verrichtet. Wie hat sie sich nach dieser ihrem Tod, da sie die Haushaltung allein hat führen müssen, angelassen? Sie hat gekocht und getan, was sie konnte. Hat dabei sich aber sehr bekümmert und immer gesagt, ihre Haushaltung gehe zugrund. Sie könne ihr nicht vorstehen. Ihre Mutter habe sie nichts gelernt. Hat er gewusst, dass seine Frau in Gedanken mit einem Selbstmord umgegangen? Dass sie zu solchem Ende in den Kocher hineingewartet, um sich zu ersäufen? Nein. Aber er hatte sich doch aufgemacht, sie zu suchen. Und sie auch unterwegs angetroffen. Und war nass bis auf die Knochen. Und was hat er gedacht, als er sie mit sich nach Haus genommen? Ich habe nichts gedacht. Aber was hat ihn bewogen, dass er ihr entgegengegangen, als sie sich im Kocher hat ersäufen wollen? Ich weiß nicht. Habe sie an dem Tag, da sie sich im Kocher ersäufen wollte, auf Befehl des Herrn Dr. Hennecke mit mir auf die Wiesen genommen. Eine Trage Gras gemäht, sie dann den Rechen und Sense und ich das Gras nach Hause getragen. So dann hat sie Wasser geholt und eine Suppe gekocht. Und als sie Arznei einnehmen hat sollen, noch einmal Wasser holen wollen, ist aber etwas lang ausgeblieben. So habe ich meinen Vetter nach ihr gefraget. Denn im Weinberg, wo ich glaubte, dass sie sein möchte, sie nicht angetroffen. Und bin, nachdem mir die Frau des Organisten gesagt, meine Frau befinde sich in den Weidenbüschen unter der Kochermühl, diesseits des Kochers, hinunter zu sehen, wo sie sich aufhalten möchte. Und als sie mich bei den Weidenbüschen gesehen, ist sie gleich zu mir her und hat gelächelt. Sie war nass bis zur Brust hinauf und hat gelächelt. Hat gelächelt? Warum? Ich weiß nicht. Als ich sie gefragt, was sie da tue, denn sie sei ganz nass, hat sie zur Antwort gegeben, sie habe in den Kocher springen wollen. Ob sie nicht wisse, habe ich sie gefragt, dass man verdammt sei, wenn man so etwas tue. Alles, was sie darauf sagte, war: Ich weiß es wohl. Darauf bin ich mit ihr nach Haus gegangen. Sie versah ihre Arbeit wie vorher und versorgte auch die Kinder. Verhör der Anna Katharina Buchel, Tante der Wurz. Sind Sie öfter zu ihr ins Haus gekommen? Ja, besonders nach dem Tod ihrer Mutter. Haben Sie irgendetwas an ihr vermerket? Ehe ihre Mutter krank geworden und gestorben, nichts. Seitdem aber ihre Mutter tot, hat sie sich immer bekümmert und gesagt, sie könne ihr Haushalten nicht versehen, ihr Haushalten sei verdorben, sei nichts mehr. Hat uns zugemutet, sie und ihre Kinder aufzunehmen. Wollte auch dafür arbeiten wie eine Magd, aber wir haben selber Kinder. Und sagten ihr, sie solle nicht so herumtun, sie müsse doch keine Not leiden oder verderben. Hat aber alles nichts verfangen, sie ist dabei geblieben, dass alles verderben muss. Es hilft alles nichts, hat sie gesagt, es ist alles umsonst. Verhör der Maria Magdalena Wurz in Forchtenberg, 1. Juli 1740. Maria Magdalena heiße ich. Geborene Hoffmännin. 24 Jahre alt. Mit meinem Mann lebe ich 4 Jahre und 2 Monate in der Ehe. 2 Töchterlein habe ich von ihm geboren. Das erste geht ins 4. Jahr. Das zweite fast 5 Monate. Mein jüngstes Kind habe ich ums Leben gebracht. Was hat sie dazu verursacht? Mir ist vor 6 Wochen die Mutter gestorben. Es ist mir die Haushaltung schwer geworden. Meine Mutter hat mich nichts gelehrt. Mir kommt immer vor, dass ich nichts kann und ich mir einen Tod antun muss. Hat sie schon probiert, sich einen Tod anzutun? Ja. Womit hat sie das Kind totgeschlagen? Mit meines Mannes Hammer, den er bis daher zum Schuhmacherhandwerk gebraucht und der unter der Bank gelegen. Wie hat sie es gemacht? Hab das Kind des Öfteren damit auf die Hirnschalen geschlagen. Es schrie. Ich habe aber doch fortgemacht. Ist Ihr Mann dabei gewesen? Nein. Mein Mann war im Stall und hat nichts davon gewusst. Wer hat ihr den Hammer gegeben? Ich habe ihn selber geholt. Weil es mir der Teufel gesagt, den ich zwar nicht gesehen, der mich aber dazu verleitet. Er gab mir dunkle Gedanken ein. Ich sollte mein Kind umbringen. Scheute sie sich nicht vor Gott, dass sie ihr Kind auf eine so unbarmherzige und unmenschliche Art ums Leben gebracht? Er war nicht da. Ja. Gott war nicht da. Die Heilige Schrift sagt, der Totschlag ist von Gott verboten und wer Blut vergießet, dessen Blut soll wieder vergossen werden. Ja. Hat sie ihr Kind in mutwilliger und vorsätzlicher Weise getötet? Es war mir immer im Sinn, ich will mir selber einen Tod antun. Konnte nicht. So habe ich endlich gedacht, ich will mein Kind umbringen, damit ich auch fortkomme. Will sie um Gnade und Abwendung der Todesstrafe bitten? Nein. Verhör des Christoph Wurz. Hat er an diesem Tag nichts an ihr vermerket, da er morgens aufgestanden, von ihr weg und seiner Arbeit nachgegangen? Nichts. Nichts. Habe, als sie noch im Bett gelegen, in ihrer Gegenwart mein Morgengebet laut verrichtet. Habe wegen ihres schwermütigen Zustands sehr stark und mehr als sonst gebetet. Bin dann in den Viehstall, um der Kuh Futter einzulegen. Wie ich wieder hinauf in die Stube komme, ist sie vor dem Kind gestanden und hat gesagt, ich habe das Kind erschlagen. Der Hammer lag aber unter der Bank, an dem Ort, wo er immer liegt. Das erschien mir als äußerst seltsam. Und ich sagte zu ihr, was bildest du dir nur immer ein? Weil mich auf einmal die Furcht anfiel, fragte ich sie, warum sie ewig denke, dass sie ihr Kind umbringe. Aber sie rührte sich nicht, stand wie ein Stock, sah nicht zum Korb mit dem Kindchen. Es war mir auf einmal so, als müsste ich ersticken. Gleich darauf rief ich die Nachbarn um Hilfe an. Verhör der Maria Magdalena Wurz im Rathaus in Forchtenberg. 6. Juli 1740. Warum hat sie ihr Kind umgebracht? Ich weiß nicht. Da ist eben nichts. Wie meint sie das? Da ist nichts. Und ich bin verloren. Wer sagt das? Mein Herz. Was glaubt sie, wird mit ihr geschehen? Man wird mir das Leben nehmen. Bericht des Amts Forchtenberg, 8. Juli 1740. Die Frau wurde nach ihrem Haus geführt und nach ergangenem Befehl in ihrem eigenen Haus in der Wohnstube so gut wie möglich angeschlossen, um weder sich selbst noch anderen Anwesenden Schaden zufügen zu können. Sie hat darum gebeten, sie nicht allein zu lassen. So werden tags beständig ein Mann und des Nachts zwei Männer nötig sein, was beschwerlich zu organisieren und sehr kostspielig ist, jedoch nicht geändert werden kann. Es wurden alle schädlichen Werkzeuge und Instrumente aus der Wohnstube entfernt, auch angeordnet, ihr keinen Wein zu trinken zu geben, da solches als schädliche Barmherzigkeit zu betrachten wäre. Verhör der Maria Margareta Bayer, Nachbarin der Wurz. Hat sie niemals etwas Verwirrtes, Melancholisches oder Desperates an der Kindermörderin Wurz verspürt? Ich bin öfter mit ihr im Gras gegangen, habe aber nie nichts Ungescheites oder Melancholisches an ihr vermerkt. Hat sie nichts davon vernommen, was die Ursache gewesen, dass sie ihr eigenes Kind umgebracht? Nein, nichts. Wie verhält sie sich seither, da sie dasselbe umgebracht? Sie sagt, alles ist verdorben. Und auch, ich habe nichts mehr. War sie vorher, ehe sie den Mord begangen, auch schon so bekümmert? Ja. Sie sagte dasselbe allemal. Wie lange war es, dass sie so gejammert? Ich weiß nicht. Bericht des Pfarrers Schiller an die Kanzlei. An Maria Magdalena Wurz ist nichts unterlassen worden, sie aufzumuntern und ihr tief niedergeschlagenes Herz zur Ruhe zu bringen. Ich kam ihr mit kräftigen Trostsprüchen, erbaulichen Liedern und christlichem Zuspruch und Gebet, so viel in meiner Schwachheit eben möglich war. Was ihren Zustand anbelanget, war mir derselbe recht eigentlich nicht bekannt. Ich weiß, dass sie immer fleißig gewesen. Im ledigen Stand soll sie nicht manns, nicht bubensüchtig, sondern soll still und einsam gewesen sein. Keine Schwermut ist niemals an ihr zu finden gewesen, wenn nicht ihre Stillheit aussagen möchte, dass sie bereits in ihrer Natur gelegen. In der Erkenntnis des Christentums ist sie nicht weit gekommen, woran die rohe Auferziehung mag Ursache gewesen sein. Ich sehe sie an als eine Person im höchsten Grad miserabilem, bei der endlich die Verzweiflung ausgebrochen. Ich würde mich aber jederzeit eines anderen belehren lassen wollen. Gutachten des Arztes Bäumlein. Wichtig ist die Frage, ob die Tat aus Bosheit geschehen ist. Auf meine Fragen antwortet sie wenig, oft gar nicht, ist blass und hat einen unruhigen Puls. Leidet ganz eindeutig an einer Melancholie, die einen Zustand hervorbringt, in dem durchaus ein Mord begangen werden kann. Bericht des Vikars Georg Friedrich Albrecht Meister über die Verwahrung der Maria Magdalena Wurz zu Hause, Forchtenberg, 9. August 1740. Ich fand bei meinen Besuchen die in Verwahr sitzende allezeit gleich niedergeschlagen und bestürzt. Sie hörte meinen Zuspruch nie anders als mit zur Erde gekehrten Augen und Haupt an. Wenn unsere Unterredung fertig, so war dies ihr Schluss. Ich bin doch verloren. Dieses ist, was ich der hochverdienten Kanzlei zu gehorsamer Folge berichten kann. Will zuletzt nicht unerwähnt lassen, dass sich die Arrestantin fast allzeit über dem Neuen Testament, jedoch ohne Wahl der Kapitel, angetroffen. Bericht des Amtmann Völker, Amt Forchtenberg, an die Kanzlei. 13. August 1740. Gestern Abend kamen der Ehemann und der Onkel der Maria Magdalena Wurz, um zu berichten, dass ihnen beiden beim Kirschenpflücken auf dem Bobachshof, anderthalb Stunden von hier, die Frau entwichen sei. Obwohl die Männer sogleich nachgesehen, im Gesträuch gesuchet, mit Hilfe der Bobachshofer Bauern in Häusern und Scheunen, haben sie nicht eine Spur gefunden. Habe sogleich Leute ausgesandt, nachzufragen in den benachbarten Dörfern, Weilern und Höfen. Es hat sich aber bisher von diesem Weib nichts finden lassen. Die beiden Männer haben nicht genug Vorsicht gebraucht und der Bosheit der Frau zu viel Raum gegeben. Ich will aber bezeugen, dass die Männer nüchtern und nicht betrunken gewesen. Später kam mir vom Bobachshof die Kunde, das Weib sei im Heu in einer Scheune lebendig gefunden worden, sei aber ganz wild und wolle auch nicht essen. So habe ich den Christoph Wurz abgesandt, sie zurückzuholen. Ich glaube, dass sich viel Bosheit bei ihr findet. Bericht des Amtmann Völker, Amt Forchtenberg, an die Kanzlei. 17. August 1740. Seit die Maria Magdalena Wurz wieder in ihrem Haus ist ihre Aufführung ganz christlich und vernünftig. Sie betet fleißig, besorgt das Hauswesen, jedoch mit vielen Seufzern. Habe ihrem Mann und seinen Eltern anbefohlen, so viel wie möglich Sorge für sie zu tragen. Es liegen zwar die Eheleute beisammen in einem Bett, doch soll ihr Mann sie noch eine Zeit in Ruhe lassen. Gott liebet noch. Seele, was verzagst du noch? Gott ist gut. Bericht des Amtmann Völker, Amt Forchtenberg, an die Kanzlei. 19. August 1740. Alles wohl und gut. Die Frau führt sich inzwischen wohl ein, geht mit dem Mann ins Holz und in den Weinberg, verrichtet auch willig die in ihrem Hause nötigen Arbeiten. Man spürt jedoch zuweilen einige Gemütsleiden, daher der Aderlass nützlich sein dürfte und nächstens vollzogen werden soll. Sollte er schlummern oder schlafen, denn das Auge hat er zugekriegt, denn die Ohren hat er schaffen, sollte dieser hören nicht. Gott ist Gott, der hört. also bedenke doch, lebt. Bericht des Amtmann Völker, Amt Forchtenberg, an die Kanzlei. 3. September 1740. Diesen Moment hat mir der Bürger und Schuhmacher Christoph Wurz in höchster Bestürzung angezeigt, dass sich seine Frau, als sie mit ihm von seinem Krautgarten herein wieder auf das Städtlein zugegangen, sich mit einem Mal über die Kocherbrücke in den Kocher gestürzt und darin in Gegenwart vieler Menschen, die ihretwegen herzugelaufen und gerne geholfen hätten, aber wegen allzu großer Tiefe des Wassers nicht haben helfen können, elendigst ersoffen sei. Möchte hiermit durch Expressboten der hochlöblichen Regierungskanzlei gehorsamst berichten und erbitte gemessenen Bescheid und Verordnung, wie ich mich ihretwegen zu verhalten habe, nämlich wie, wohin und durch wen die Frau eingescharret werden soll. Bericht des Pfarrers Schiller an die Kanzlei. 3. September 1740. Vor einer Stunde hat sich die bekannte Wurzin, die nebst ihrem Mann vom Krautgarten über die Brücke dem Städtlein zugegangen, in Gegenwart vieler Leute, die dabei waren, ihre Waren einzubringen, über die Brücke hinab in den Kocher gestürzt. Sie sprang eilig in den Fluss, so die Leute, die ihr begegneten. Bis man mit Kahn und Haken herzukam, war sie tot. Da dies ein Casus Singularis ist, möchte ich bei hochlöblicher Kanzlei gehorsamst anfragen, was nun vorzunehmen sei und ob die Frau, ehrlich wie andere auch, zu Erden zu bestatten wäre. Verhör der Maria Margareta Bayer, Nachbarin der Wurz. Zwei Männer hatten ein Fischerschiff herbeigebracht und sie an das Land gezogen. Aber sie war schon tot und kein Leben mehr in ihr, sondern hat so schwarz und blau ausgesehen, dass man sie ohne Ekel nicht hat betrachten mögen. Bericht des Amtmann Völker, Amt Forchtenberg, an die Kanzlei. Habe die Frau durch einige Bürger sogleich in ihr Haus tragen lassen wollen, es wollte aber niemand sie anrühren. Habe sie daher auf dem Platz liegen lassen müssen. Und eben da wird sie bis auf anderweitige Verordnung durch ein oder zwei Männer bewacht. Kanzlei Weikersheim an Pfarrer Schiller, 5. September 1740. Herrn Pfarrer Schiller zu Forchtenberg wird mitgeteilt, was wegen Beerdigung der sich selbst ersäuften Wurzin an das Oberamt ergangen. Herr Pfarrer kann in der künftigen Sonntagspredigt Gelegenheit nehmen, diesen tragischen Fall zu erwähnen und überhaupt seine Zuhörer nach Beschaffenheit der Umstände zu mehr Gottesfurcht anweisen. Bericht des Pfarrers Schiller an die Kanzlei, 5. September 1740. Es war einigen Leuten verordnet, sie sogleich in ihr Haus zu tragen, die auch bereit und willig dazu waren. Inzwischen kommunizierten aber Herr Oberamtmann mit Herrn Kammerrat und dieser gab den Ausspruch, sie als eine infame Malefizperson wäre nicht würdig, in das Städtlein getragen zu werden. Als die zum Hereintragen beorderten Männer das hörten, hatte ihre Willigkeit ein Ende. Sie weigerten sich, den Körper anzurühren, aus Furcht, sie möchten dadurch als schlecht erkannt werden. So wurden sie Stunden aufgehalten. Ich wusste von diesen Umständen nichts und meinte, die unglückliche Wurzin läge in ihrem Haus. Als ich aber gestern früh das Gegenteil vernahm, bat ich den Herrn Oberamtmann, man solle die Frau, so sie ja als eine Malefikantin und infame Person angesehen, doch wenigstens ins Rathaus tun. Ich aber könnte sie, wie alle Personen, die durch hitzige Krankheit oder Ex-Furore oder tiefer Melancholia sich selbst das Leben genommen, nicht für infam halten. Herr Oberamtmann antwortete, er wäre gleichfalls meiner Meinung und nur auf Herrn Kamerads Ausspruch hin weigerten sich die Leute, die Frau anzurühren. Ich ging nach vollendetem Gottesdienst zum Herrn Oberamtmann und bat, dass doch die Frau von der Straße unter das Dach kommen solle. Indessen ist die Frau unter Ansehung durch viele Leute jetzt über 2 ganze Tag und 2 ganze Nächte an der öffentlichen Straße gelegen. Niemand wollte sie in einen Sarg legen, was nicht allein hier, sondern auch in der ganzen Nachbarschaft Aufsehen und Trubel erregte. So bestand ich darauf, sie bald ins Rathaus oder ihr eigen Haus tragen zu lassen, weil doch die Melancholia an sich, wenn vor derselben ein ehrliches Leben geführt worden, niemanden infam machen kann. Kanzlei Weikersheim an Amt Forchtenberg, 5. September 1740. Da bekannt ist, dass die sich vorgestern im Kocher ersäufte Wurzin durch Schwermut an dieses Extrem gebracht, kann daher die bei Selbstmord gesetzte Verfügung nicht gelten. So soll die Ersäufte durch einige arme Leute für eine Belohnung in den Sarg geleget und entweder abends im Dunkeln oder früh morgens nicht in, sondern nur über den ordentlichen Kirchhof, ohne Gesang und Klang getragen und unmittelbar an der Mauer beerdigt werden. Das Grab ist durch einen ordentlichen Totengräber, wobei dieser sich keine Bedenken zu machen braucht, ob es für ihn nachteilig sein könnte, zu verfertigen. Bericht des Pfarrers Schiller an die Kanzlei, 7. September 1740. Zum End der Tragödie der unglücklichen Wurzin melde ich, dass nach eingelaufener Nachricht von der Kanzlei, dass die Wurzin nicht als eine infame Malefizperson anzusehen wäre, sich sogleich ihre nächsten Verwandten anboten, sie zu begraben. Suchten jedoch an, man möge ihnen erlauben, den Körper zu tragen, ohne die Nacht zu erwarten. Denn geschähe es bei dunkler Nacht, es den meisten als unehrlich erscheinen würde. Zudem wäre, da die Haut bereits von Leib und Armen gegangen, bei der jetzigen Wärme die starke Fäulnis stärker geworden und hätte so leicht Ekel erwecken können. Da man von Seiten Herrn Oberamtmanns als auch meiner kein Bedenken getragen und damit der elende Körper endlich in die Erde käme, war die unglückliche Person abends um 4 Uhr eingescharrt. Neben Herrn Kamerad wollten auch Bürgermeister und Apotheker wieder die herrschaftliche Anordnung der Kanzlei nicht nur den Totengräber abhalten, sondern auch darauf dringen, dass die Tote nicht durch den ordentlichen Kirchhofweg und nicht durch die Tür getragen würde. Die Leiche wurde aber doch ungeachtet der vielen Einwendungen glücklich in aller Stille in die Erde gebracht. Mich wundert aber, dass in diesem erbärmlichen Spiegel des menschlichen Elends, dass bei jedem Furcht, Schrecken, Demut, Mitleid und Erbarmen erwecken sollte, eine solche Wut bei Beerdigung einer Person, die auch hochgräfliche Kanzlei nicht als infam deklariert, entstehen konnte. Hätte man nicht in der Stille sich gehalten? Vielleicht hätte ein Feuer um sich greifen, das die Leute unruhig und auch uns untereinander hätte in Zwist bringen können, wo nur einige kleine Umstände nötig gewesen, damit der unglückliche Körper in die Erde zur Ruhe aus seiner erbärmlichen Unruhe endlich hat gebracht werden können. Bericht Kamerad Schmidt, Amt Forchtenberg, an die Kanzlei, 14. Oktober 1740. Anbefohlenermaßen habe ich heute auf den mir zugebrachten hochlöblichen Kanzleibefehl dem Bürger und Schuhmacher Christoph Wurz die Zahlung von 7 Gulden 3 Kreuzer, welche seine verunglückte Frau bei der Stadt zu Weikersheim verursachet, auferlegt. Er erklärte sich bereit zu bezahlen. Weil er aber kein sonderliches Vermögen besitze und daher nicht imstande sei, sogleich zu bezahlen, hat er inständig gebeten, dass ihm 4 oder 5 Wochen Zeit gewährt werden möge, bis dahin er sich entweder wieder verheiratet hätte oder aber andere Mittel sich zu verschaffen hoffe. Er bitte mir gehorsamst den nötigen Bescheid, wie ich mich zu verhalten habe. Kanzlei Weikersheim an Amt Forchtenberg, 29. Oktober 1740. Da es kaum 8 Wochen sind, dass des Schuhmachers Frau auf eine solch elende und erbarmungswürdige Art ihr Leben einbüßte, so gibt es gute Gründe, ihm sein Gesuch um Verkürzung der Trauerzeit abzuschlagen. Er hat auf jeden Fall die Trauerzeit abzuwarten. Umso mehr, als dieser tragische Fall ohnehin einen größeren Eindruck in seinem Gemüt hätte hinterlassen können, als dass er schon wieder ans Heiraten denke. Notiz Kanzlei Weikersheim, 22. November 1740. Die dem Herrn Christoph Wurz zu Forchtenberg wegen seiner verunglückten Frau auferlegten 25 Kreuzer Apotheker und 7 Gulden 3 Kreuzer hiesige Arrest- und Unterhaltskosten sind dahier zurechtgeleistet worden. Es sind auch die Scheine darüber zu empfangen. Adam hatte 7 Söhne, 7 Söhne hat Adam. Adam hatte 7 Söhne, 7 Söhne hat Adam. Sie aßen nicht, sie tranken nicht, sie waren alle liederlich und machten's alle so wie ich. Mit dem Fingerchen tick, tick, tick, mit dem Köpfchen nick, nick, nick, mit dem Füßchen trapp. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wer keinen Löffel hat, isst mit den Fingern. Und es sprach der Herr zu seinen Jüngern, wer kein Brot hat, der muss verhungern. Wer kein Brot hat, der muss verhungern. Wer kein Herz hat, der muss sterben. Am Leben sterben. Sterben am Leben. Steigt da so auf. So was Blödes, das darf man nicht. Weil gibt ja nur eins. Einmal nur da. Auf dieser Welt. Und die Kinder. Trotzdem ist einem mal leicht und mal schwer. Das Herz. Wenn die Kleine schläft, wenn man zum Fenster hinaus und alles so still. Vorher war es einem zu laut. Jetzt Stille. Große Stille. Schaut man raus. Schweren Herzens oder leichten Herzens. Will man da raus? Gefällt es einem da draußen? Man möchte eher nicht. Oben der Überblick, der beruhigt. Manchmal aber auch nicht. Vom 12. Stock aus runterschauen. Und nicht raus. Aber man muss. Oft muss man da raus. Und will doch gar nicht. Im Gerichtssaal sitzen und wissen, dass sie einem zum Tode verurteilen. Und das hinnehmen. Leichten Herzens oder schweren Herzens. Denen aber nicht zeigen, wie einem zumute. Ein Pokerface aufziehen und sehen, dass die das wütend macht und denken, dass einem alles wurscht. Die Typen sind richtig wütend, quatschen verbissen rum, wollen das Beste für einen. So behaupten die das. Jedenfalls im Film. Gestern Nacht. In einem französischen Film. Wenn man nicht schlafen kann, erfährt man viel. Wer nicht hören will, muss fühlen. Aber nicht jeder fühlt, glaube ich. Er sagt mir nichts. Etwas muss er aber doch. Irgendwas spüren. An irgendwas glauben. Am Abend müde. Trinkt Bier, dass er noch müder wird. Ihm zusehen dabei. Zusehen und wissen, er merkt nichts. Sich vorstellen, dass der Chris einen erwecken. Sowas könnte. Sowas Verrücktes sich vorstellen. Dass er mal rumschreit oder mal zuschlägt. Dass es ihm reicht. Dass das richtig wehtut. Dass er mal einen richtigen, heiligen Zorn hat, der Chris. Dass er eben anders. Und eine Ahnung von allem. Bringst du sie zum Kindergarten? Ich möchte eher nicht. Kann's nicht genau sagen. Woher weißt du das? Ich habe nichts zu sagen. Was? Dann lass doch. Vielleicht? Kann sein. Ja. Ja. Gut, ja. Man muss nämlich suchen am Himmel. Weil so ein Bild gibt es nicht. Alles Lüge. Ohne Sinn und Verstand. Das alles. Tochter einer starken Frau sein. Selber aber nicht sein. Selber einfach nichts. Und das so bleibt. Für immer bleibt. Wenn man vorm Spiegel steht und da hinein in den Spiegel sagt: Ich. Ich. Ich. Ich. Und immer so weiter. Sehr lange das machen. 100 Mal, 120 Mal, 150 Mal. Bis man nicht mehr zu sehen ist. Im Spiegel. Bis alles grau ist. Man sieht sich nicht mehr. Und ist weg. Drei Monate hat die Mutter gebraucht. Zum Sterben. Immer fröhlich in ihrem Gitterbett. Angebundene Hände. Und Küsse verteilt. Hat gelacht. Zweimal war der Chris dabei. Ich kann das nicht gut, hat er gesagt. In der Cafeteria. In der Klinik. Man selber kann auch nicht viel. Dauernd passiert was. Und wieso so früh die Mutter? Warum? Es nicht kapieren. Einfach nicht wollen. Man aber da sein muss. Erziehen muss. Die zu Menschen machen, die Mädchen. Und wenn man nicht schafft, was man will, den Kindern Schönes zu zeigen. Man muss, sonst ist man nichts wert. Hässliches fernhalten, weil das Leben hässlich genug. Das die Mutter immer gesagt. Und dann gelacht. Das hat die Mama geschafft. Und ich es auch schaffen werde. Den Kindern Schönes zu zeigen. Bald. Der Großen jetzt. Der Kleinen bald. Sollen doch ein gutes Leben haben. Ein reiches. Später. Sich aber fragen, wie. Wie geht das? Ein gutes Leben. Leben? Ist nur so ein Wort. 5 Buchstaben. Kann man auf der Kindertafel hin und her schieben. Nebeneinander. Untereinander. Kann ein Buchstabe zu Boden fallen. Macht nichts. Nachts das Wort aussprechen. Im Bett. Leise. Dass der Chris nichts hört. Leben sagen. Das Leben. Flüstern. Lange. Bis die Wände im Schlafzimmer verschwimmen. Die Kleine baden, danach die Große abholen oder umgekehrt. Die Wäsche machen. Wir kommen zu spät. Alle Kinder schon abgeholt. Kein Lärm, keiner mehr da. Nur die Große. Sitzt auf der Wartebank. Wartet. Wartet, als wäre ich allein verantwortlich. Nimmt es sich einfach raus. Mit ihren 5 Jahren. Sitzt. Still. Geduldig. Seelenruhig. Mit den dünnen, schlenkernden Beinen. Ich glaube, dass alles untergehen wird. Sitzt auf der Wartebank. Ganz allein. Schaut auf den Boden, so vor sich hin. Mit ihr ans Meer fahren. An irgendein Meer. Einfach so. Dass sie sich freut. Dass sie im Sand graben kann. Dass ein riesiger Berg aus Sand entsteht. Auf den setzen wir die Kleine. Das gefällt ihr. Sie lacht. Große hüpft und schreit. Sie kriegt Geld und kauft für uns 3 Tüten Eis. Sie sieht glücklich aus. Der Himmel blau und auch das Meer blau. Sonnendurchwärmter Sand. Verrückter kleiner Vogel auf dem Palmenblatt. Duftbeladene Blumen von Hitze umflirrt. Weiße Wolkenbänke. Unglaublich schön. Frieden. Wunderbare Welt. Die Große sieht glücklich aus. So hat sie noch nie gelacht. Kommt angerannt. Frau Bieber will was sagen. Wegsehen. Nicht darum kümmern. Frau Bieber sucht. Sucht. Jemandem was anhängen. Jemandem was vorwerfen wollen. Einen anschauen mit einem Wasserstrahlblick. 1, 2, 3. Will einen fertig machen. Sich zwingen, ruhig zu bleiben. kann dir gar nichts. Total gelassen sein. Lächeln. Frau Bieber anlächeln. Lächeln, weiter lächeln. Ihr vielleicht doch was sagen. Noch nie tagsüber Alkohol getrunken, wie die vielleicht meint. Es doch nicht sagen. Die Große an die Hand nehmen und schnell rausgehen. Kommt eine Maus, die baut ein Haus. Kommt ein Mückchen, baut ein Brückchen. Kommt ein Floh, der macht sie, ja, so. Im Zimmer sehr warm. Riecht süßlich im Zimmer, auch im Flur. Die Windeln von der Kleinen. Die Große wünscht sich ein Fahrrad. Die Kleine braucht ein neues Kuscheltier. Wenn jemand nicht mehr da, jemand auf einmal nicht mehr da ist. Es geht bergab mit einem. Kein Halt mehr. Es genau wissen, dass es bergab geht mit einem. Keinen finden, der daran schuld. Vielleicht man selber daran schuld. Irgendwie, wer weiß. Irgendwie vielleicht doch. Man wird aber nicht verdächtigt. Sowieso sagt keiner was. Es geht weiter. Geht einfach alles so weiter wie vorher. Aufstehen, anziehen, Frühstück machen. Die Kinder da, die Kinder immer da. Machen Krach, brauchen was, wollen was, fordern dauernd was. Haben dann Recht darauf, dein Leben zu bestimmen. Haben dann Recht darauf, es zu zerstören. Es ihnen egal ist, dass jemand nun nicht mehr da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist meine geblieben? Wie siehst du denn aus, mein Herzchen? Ruh dich ein bisschen. Ich räume auf. Ich kaufe ein. Ich gehe mit den Kindern zum Spielplatz. Dein Mann kann uns gestohlen bleiben. Wenn wir zurückkommen, haben wir Kuchen dabei und machen es uns gemütlich. Weg wollen. Aber auch bleiben wollen. Aber eigentlich weg wollen. Der Chris arbeitet hart für uns. Spielt so oft mit den Kindern. Am Abend. Kann aber sein, dass er meint, zu kurz gekommen. Auf den Hund. Auf keinen grünen Zweig. Zu nichts bisher gekommen. Bellen müsste man. Laut bellen können. Anders machen. Sich Mühe geben. Aufpassen. Zuhören. Trotzdem wird alles untergehen. Die Mutter nun im Himmel ist. Sieht herab. Kommt nicht zur Ruhe. Macht sich Sorgen, bestimmt. Ihr versprochen, mir Mühe zu geben. Dann wieder vergessen. Manchmal ungeduldig sein. Alles im Griff gehabt, meine Mutter. Die nun im Himmel und hier alles im Griff gehabt. Und selber nicht. Es aber versuchen. Es wollen. Mit aller Kraft es wollen. Nicht zu enttäuschen. War was, dass er nicht kommt? Überlegen, ob was war. Was Falsches gesagt vielleicht. Irgendwas falsch gemacht. Wenn einem aber nichts einfällt. Da ist nichts. Die Zimmer absaugen. So viel Staub. Bakterien. Die Kinder werden krank. Zuerst die Kleine. Damit fertig werden. Nicht ausflippen gleich. Wer weiß, was ist. Müsste schon da sein. Vielleicht, dass man wohin gehen könnte heute. Was trinken. Ganz kurz nur. Irgendwo, wo es nett ist. Mal sehen. Sicher kommt er gleich. Kommt gleich nach Hause, der Chris. Gleich. Vielleicht ist da ja was. Und es würde sich lohnen. Vielleicht doch lohnen. Oder nicht? Es dann doch wieder glauben. Dann wieder nicht. ist eben nichts. Die Zimmer, die Küche, der Tisch, die Stühle, zwei Kinderstühle. Still ist's in der Wohnung. Die Kleine schläft. Hallo? Hallo? Ist jemand da? Hallo? Ist wer da? Sagt keiner dir nicht, was schön sein könnte? Irgendwas, was Schönes, das bisher vor dir verborgen, das alle bisher vor dir verborgen haben. Die Kinder schlafen. Du willst doch den Film sehen. Es regnet. Es wird reinregnen. Die Kinder werden nass. Sie schlafen und werden nass. Warum nicht? Ich weiß alles über dich. Was weißt du von mir? Irgendwas? Überhaupt? Was weißt du schon? Willst du noch ein Bier? Ein paar Bier. Zum Runterkommen. Ist aber schon müde, wenn er zu Hause. Trotzdem Bier trinken am Abend. Manchmal ihm zusehen dabei. Vorher schon zugesehen haben. Beim Essen. Der Chris kaut. Bissen für Bissen. Ohne Regung. Wie ein Tier. Hören. Wie er alles zermalmt. Sehen. Wie er nirgendwo hinschaut. Nur auf seinen Teller. Kaut er so gleichmäßig. Kaut. Und kaut. Ihm sagen, dass ein Tattoo, ein ganz kleines, so gerne mal ein Tattoo haben wollen. An entlegener Stelle. Aber wissen, dass er es nicht will. Dass er das nicht mag. Dass er sich aufregen würde. Über ein Tattoo. Nicht gerne am Leben sein. Wenn man so gar nichts kann. Nicht mal kochen. Nicht weiß wie. Wie macht man es, dass man rauskommt? Raus aus allem. Weg. Man immer daran denken muss, dass nichts ist. Und man selber nichts ist. Der Chris sitzt immer im Dunkeln. Wir müssen aufpassen, sagt er. Wir müssen eben sparen. Am Licht kann man viel sparen. Wir essen am Abend in der Küche. Aber was wir essen, sehen wir kaum. Es schmeckt dir nicht. Es schmeckt dir nicht. Wenn man es könnte. Wenn man zufrieden sein könnte. Sie sind doch die Kinder. Der Chris ist da. Kinder sind da. Nur die Mutter nicht da ist. Halt einfach nicht mehr da ist. Aber man einkaufen gehen muss. Draußen Wind. Aber einkaufen gehen müssen. Wo die Kleine gerade schläft. Sie da lassen? Schlafen. Ja. Wie ich die Weiden liebe. Am Kanal. Die Mutter auch. So gern die Weiden gemocht. Oft mit ihr zum Kanal gegangen. Und der Großen die Weiden gezeigt. Die Schwäne, die Möwen. Und manchmal war da ein Hase. Im Sommer. Im Herbst ganz anders. Und trotzdem schön. Zusehen, wie der Wind in die Weiden fährt. Das Wasser braun aussieht. Und nicht glatt. Weil der Wind darüber hinweg. Die Weiden zaust auf der Böschung. Möwen, Schwäne, Enten, auch die lustigen Tauchhühner da sind. Jetzt ins braune Wasser. Macht nichts aus. So nah am Ufer, nicht tief. Nur kalt. Sich einen Dreck scheren um die, die an der Böschung stehen bei den Weiden und gucken. Stehen und gucken. Die Männer. Zeichen machen die. Und rufen. Nicht zu verstehen. Was die rufen? Niemanden gebeten haben um irgendwas. Nicht ums Leben gebeten. Gebettelt haben. Echt nicht. Die Mutter. Aber da sein müssen. Wenn man schwimmen kann. Was rufen die? Weitergehen jetzt. Eintauchen. Untertauchen. Schaut von oben jetzt runter da auf mich. Weiter jetzt gehen, einfach gehen, stolz, gehen. Feierlich tönt das von oben da. Das schmerzt richtig in der Brust. Warum entgleitet einem das nicht? Singt dir was ins Ohr, was nie zuvor gehört ist und jetzt nicht mehr, sondern nicht mehr und um und rausgehen, raus hier, geradeaus, zwingen geradeaus. Und egal, nicht sich schämen, aus dem Wasser raus und nicht links, nicht rechts, sich zwingen langsam, wirklich komplett egal. Die Männer weitergehen, weiter die Böschung entlang mit einem Fußball und jetzt das Rad nicht vergessen, das Rad mit den Einkaufsbeuteln noch mitnehmen, dass die Schuhe quietschen, na ja, halt nass sein. Na und einen Anblick bieten, komisch, ja, komisch. Egal, egal das alles. Läuft schnell. Ganz rot im Gesicht rennt er da, der Chris, beeilt sich, kommt, ja, kommt und liebt vielleicht tatsächlich auch dich irgendwie, der Chris, liebt. Macht doch nichts. Niemand hat was gemacht. Ja. Ist eh alles umsonst. Ich sag's aber so. Weil ich's will. Ja. Ich weiß. So eben. Ja. Ich möchte gar nicht. Nichts. Ich habe nichts gesagt. Nicht essen. Einfach nicht mehr wollen. Einfach nicht mehr den Mund öffnen. Aufpassen, dass der Mund geschlossen bleibt. Aber die Kleine füttern müssen. Sie schreit ja sonst. Es ist nicht gut, wenn sie schreit. Vielleicht kaufe ich ihr heute einen neuen Bären. Oder einen Hund. Ein hübsches Tier jedenfalls. Vielleicht gehen wir nachher ins Kaufhaus. Danach holen wir die Große ab. Es jetzt aber noch nicht wissen. Eigentlich eher nicht ins Kaufhaus. Nichts mehr. einmal hat mich auf dem Spielplatz einer angesprochen. Wir saßen ein Weilchen nebeneinander auf der Bank. Sein Mädchen spielte mit meiner Großen. Sie haben sich gut verstanden, die beiden. Er hat geraucht. Er hat auf dem Spielplatz geraucht. Wir sprachen über dies und das. So Zeug eben. Und nicht lange, da hat er schon wieder geraucht. Er bot mir eine Zigarette an. Ich habe mich bedankt und habe auch geraucht. Einfach so. Wenn der Chris das gesehen hätte. Ich musste lachen. Und er fragte, warum ich lache. Einfach so, habe ich gesagt. Und er hat auch gelacht. Beim Abendessen habe ich mir vorgestellt, dass er mir in der Küche gegenüber sitzt und nicht der Chris. Wir haben gelacht. Wir haben gelacht. Am nächsten Tag ging ich mit den Kindern wieder zum Spielplatz. Die gleiche Zeit. Und am nächsten wieder. Eine ganze Zeit habe ich das so gemacht. Aber er kam nicht. Nach ein paar Wochen habe ich aufgehört, zum Spielplatz zu gehen. Er ist ja nicht mehr gekommen. Dieses elende Leben, die traurige Geschichte der Maria Magdalena Wurz aus Forchtenberg. Hörspiel nach ausgewählten historischen Aufzeichnungen aus dem Hohenlohe Zentralarchiv Neuenstein aus dem Jahr 1740. Aufgefunden und transkribiert von Robert Meyer, überarbeitet und weitererzählt von Astrid Littfass. Die Rollen und ihre Darsteller. Maria Magdalena Wurz, Chris Pichler. Christoph Wurz, Christoph Zapatka. Pfarrer Schiller, Rüdiger Vogeler. In weiteren Rollen Rainer Bock, Volker Kreft, Berthold Tötzke, Guntram Bratja, Claudia Hübecker, Helmut Wöstmann, Christine Davis, Ronald Spieß, Jürgen Sieler und Karl Rudolf Mäke. Musik Hans Platzgummer. Ton und Technik Andrea Mamitsch und Gabi Kemper. Regieassistenz Tobias Krebs. Regie Ulrich Lampen. Produktion Deutschlandradio Kultur 2005.